prophetische Andacht am 30.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Nimm keinen Anstoß an Jesus. Gestern sprach ich darüber, was du morgens als erstes denken solltest. Du solltest dir immer deiner Gedanken bewusst sein, sonst wird sich dein Herz nicht ändern. Also, deshalb ist es wichtig, was du morgens als erstes denkst. Ich habe gelernt, wenn ich die Gedanken mag, die ich gleich morgens denke, dann bleibe ich darin und denke vor dem Herrn darüber nach. Dann beginnt der Tag großartig. Heute früh wachte ich mit diesen Gedanken auf. Jesus ist so wunderbar. Ich wurde mit diesem Gedanken wach: Jesus, du bist so wunderschön. Du bist so wunderschön, Jesus. Bei diesem Gedanken werde ich so emotional. Ich dachte eine Stunde über die Schönheit Jesu nach. Ich bin so dankbar darüber, wie wunderschön er ist. Sein Charakter ist wunderschön. Sein Herz ist so schön. Die Bibel beschreibt ihn als den Schönsten überhaupt. Er ist die Lilie, er ist der helle Morgenstern, er gibt uns Leben. Die Beschreibung, die die Bibel von ihm gibt, zeigt, es gibt niemanden, der schöner ist. Und Gott ist sein Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also ist der Vater genauso wunderschön. Ich las dazu ein bisschen im Lied der Lieder. Das hohe Lied beschreibt ja die Schönheit des Bräutigams. Denkt darüber nach, wie sehr die Religion die Schönheit unseres Gottes zerstört hat. Ich habe für mich diese Wahrheit erkannt. Je mehr man Jesus liebt, desto mehr muss man die Religion konfrontieren. Denn man kann nicht Jesus lieben und die Religion nicht konfrontieren. Die Religion stellt ihn so schrecklich dar. Als Jesus auf der Erde war, konfrontierte er die Religion unter anderem so sehr, weil sie Gott zu so einem schlimmen und bösen Gott macht. Denk darüber nach, wenn er der helle Morgenstern ist und alles erleuchtet, wenn er hell und schön ist, wenn er der helle Stern ist, der uns Orientierung gibt, warum suchen wir dann Erleuchtung außerhalb von Jesus? Wenn Jesus das Brot des Lebens ist, warum nehmen wir so viel anderes zu uns, was uns gar nicht gut tut? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, wird nicht mehr hungern und dürsten. Er ist unsere absolute Befriedigung und Erfüllung. Wir versuchen so vieles aus eigener Kraft zu erreichen. Mehr Erfolg, mehr Geltung, unsere Karriere und so weiter. Wenn wir lernen, Jesus in uns aufzunehmen, werden wir nach dem anderen nicht mehr streben müssen. Er ist so schön. Wenn wir mehr darüber nachdenken, werden wir wahrnehmen, wie leer ein Leben ohne Jesus ist. Jetzt, nachdem ich Zeit damit verbracht habe und immer wiederholt habe, dass er so wunderschön ist, habe ich noch mehr erkannt, wie sehr er uns liebt. Schaut, wie er uns liebt. Er ist der Hohepriester, der mit uns fühlt, wenn wir gesündigt haben. Seht, was dagegen die Religion tut. Sie verurteilt. Die Religion zeigt mit dem Finger auf dich und verurteilt dich, wenn du Fehler machst. Jesus schaut auf dich und hat Mitgefühl mit dir. Hebräer 4 sagt, er ist kein hoher Priester, der uns nicht versteht, wenn wir sündigen. Er wurde ebenso versucht, aber er hat nicht gesündigt. So geht es dann weiter. Weshalb? Weil er uns versteht, wenn wir gesündigt haben und im Chaos landen. Deshalb können wir vor den Thron der Gnade kommen und Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Er steht vor Gott und hat für uns alles getragen. Wenn du Hebräer 4, 14 und 15 wirklich verstehst, erkennst du, wie mitfühlend Jesus ist. Und wir können vor Gott kommen wegen Jesus. Wir empfangen Gnade durch ihn. Es ist alles gut. Es ist nicht wahr, wie viele Christen es denken. Wenn ich einen guten Tag habe und schön in der Bibel gelesen habe, dann ist alles gut. Dann kann ich Gottes Gerechtigkeit empfangen. Empfange ich keine Gnade, wenn ich alles vermasselt habe? Die Religion zeigt auf die Person, die gerade Chaos gebaut hat. Jesus hingegen streckt seine Arme aus und sagt: Komm her, ich habe Mitgefühl mit dir. Ich bin das Brot für dein Leben. Ich bin das Wasser, das deinen Durst stillt. Ich bin dein Bräutigam. Ich bin der hohe Priester, der vor dem Vater steht. Warum kommst du nicht zu mir? Je mehr du von Jesus entdeckst, desto mehr merkst du, wie wunderbar er ist, wie schön er ist. Ich gehe diesen Weg schon viele Jahre lang und ich bin begeistert, wie schön er ist. Ich liebe ihn so sehr. Er ist so viel schöner, als man sich das jemals vorstellen kann. Ich setzte mich dann in meinen Stuhl und fragte: Herr, was soll ich lesen? Ich bekenne jetzt, dass ich gefragt habe: Herr, was möchtest du mit den Leuten im Live teilen? Doch in dem Moment, wo ich das fragte, sagte ich schon: Herr, das ist jetzt nicht wichtig, verbringen wir einfach eine wunderbare Zeit miteinander. Ich merkte, dass er wollte, dass ich in Matthäus 11 lese. Ich las das ganze Kapitel in der Passion-Übersetzung. Das ist schockierend. Jesus gab seinen 12 Aposteln gerade einige Anweisungen. Er schickte sie in die Dörfer und Städte. Jesus sagte zu den 12: Geht in die Orte, nehmt nichts mit, verkündet das Reich Gottes. Er selbst ging auch, um zu dienen. Es ist interessant, er ging einen Weg, die Jünger woanders hin. Aber es ging für beide um das Reich Gottes. Jetzt aber kommt's. Da war ein Mann, der erwählt war, den Weg für Jesus Christus zu bereiten. Er hatte den größten Dienst neben Jesus. Er war übernatürlich gezeugt worden, denn seine Eltern konnten keine Kinder bekommen. Er war vom Engel Gabriel angekündigt worden. Vermutlich war ihm klar: Ich bin etwas Besonderes, ich habe einen besonderen Dienst. Gott hat mich erwählt. Er war der Größte. Jesus selbst sagte: Es gibt keinen Größeren als Johannes. Vielleicht spielten Jesus und Johannes als Kinder öfter miteinander. Johannes hatte viele Jünger, taufte viele Menschen. Es war sehr klar, was sein Auftrag ist: den Weg für Jesus zu bereiten. Eines Tages kam Jesus und Johannes sagte: Das ist er. Er ist derjenige, auf den wir gewartet haben. Ihr müsst auf ihn hören. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Ich bin nicht wert, seine Sandalen zuzubinden. Er ist derjenige. Johannes hatte einen übernatürlichen Ruf, einen übernatürlichen Dienst. Er lief mehr im Übernatürlichen als alle anderen. Dann kam Jesus und Johannes sagt: Das ist der, der kommen soll. Dann steht da: Johannes nahm Anstoß an Jesus. Nach meiner Stunde mit Jesus, wo ich erkannte, wie schön er ist, erlebte ich dadurch einen Schock. Wie konnte Johannes so reden? Er, der einen übernatürlichen Ruf und Dienst hatte? Der Herr sagte zu mir: Reinhard, in den letzten Tagen werden viele Menschen an mir Anstoß nehmen. Viele Menschen, die sich Christen nennen, werden sich an Jesus stoßen. In Vers 3 steht: Bist du wirklich derjenige, von dem die Propheten sagen, dass er kommen wird? Oder müssen wir auf eine andere Person warten? Johannes zweifelte alles an. Er hatte sein ganzes Leben dafür hergegeben, Jesus den Weg zu bereiten. Und nun stellte er alles in Frage. Der Grund, warum er zweifelte, war, weil er an Jesus Anstoß genommen hatte. Schaut, Jesus antwortete ihm gar nicht. Er sagte nur: Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören. Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Er drückte aus, alles, was Johannes angekündigt hatte, geschieht doch. Und Jesus fügt an, sagt Johannes, dass derjenige glückselig ist, der an mir keinen Anstoß nimmt. Er sagt, nehmt keinen Anstoß an dem, der da kommt. Wie konnte das passieren, dass Johannes Anstoß an Jesus nahm? Ich glaube, es hängt mit Herodes zusammen. Johannes konfrontierte Herodes, weil er die Frau seines Bruders geheiratet hatte. Ich denke, das war falsch. Johannes war nicht gerufen, die Sünder zur Buße zu rufen, sondern den Weg für den König zu bereiten. Warum tat er nicht seinen Dienst, sondern konfrontierte Herodes? Denn Jesus war ja schon da. Johannes musste nun aus dem Weg gehen, sein Dienst war vorbei. Er selbst sagte doch, er müsse nun aus dem Weg gehen. Aber er konfrontierte weiterhin die Menschen und predigte die Buße, obwohl Jesus als Erlöser und Retter für die Sünder schon da war. Außerdem war Herodes ja nicht einmal ein Jude. Er war kein jüdischer Sünder, für den Johannes gerufen worden war. So landete er im Gefängnis. Wir landen im Gefängnis, wenn wir Dinge tun, zu denen uns der Herr nicht gerufen hat. Johannes der Täufer hätte sagen müssen, mein Dienst ist erledigt, ich habe den Weg bereitet, jetzt folge ich Jesus nach. Dann hätte er nicht ins Gefängnis gehen müssen und er wäre nicht getötet worden. Seht, so denken wir. Ich mache alles für Jesus und jetzt bin ich im Gefängnis. Ich dachte, er ist die richtige Lösung für mein Leben, aber jetzt lässt er mich allein. Leute, wir werden Zeiten erleben, wo viele Anstoß an Jesus nehmen werden. Wenn Jesus derjenige war, für den Johannes mit seinem Dienst alles vorbereiten hat sollen, hätte er Jesus nach dessen Taufe nachfolgen sollen. Es gibt viele Menschen, die einen Dienst haben und immer weitermachen, auch wenn dieser Dienst eigentlich erledigt ist. Sie sollten lieber nahe bei Jesus bleiben und ihm nachlaufen, sonst werden sie irgendwann Anstoß nehmen an Jesus. Urteile nicht über deinen Dienst oder über dein Leben. Bleib nah bei Jesus. Lebe in der Intimität mit ihm. Es ist so einfach. Wovon die Menschen erfüllt sind, das verfolgen sie. Viele Menschen leben so, statt Jesus nachzufolgen. Ich habe erst kürzlich bei Brasilien Kids Care gesagt, wenn Jesus nicht unser Mittelpunkt bleibt, tun wir diese Arbeit für nichts. Wir werden so schnell überrollt von alltäglichen Dingen, da müssen wir aufpassen. Ich denke an die Frau, die mit all den Abrechnungen bei Brazilian Kids Care beschäftigt ist. Einer macht was falsch, ein anderer rechnet nicht richtig ab. Sie muss aufpassen, dass nicht das Rechnungswesen ihr Mittelpunkt wird. Wenn uns nicht klar ist, dass es nur um Jesus geht, nehmen wir schnell Anstoß an ihm. Schaut, ich bin der Chef von Brazilian Kids Care. Ich lehre in der deutschsprachigen Welt. Ich bin der Leiter der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Wenn ich nicht Jesus ins Zentrum meines Lebens stellen würde, verlöre ich ihn und dann nehme ich Anstoß an ihm. Jesus ist deutlich. Sagt Johannes, das Reich Gottes kommt zu denen, die an mir keinen Anstoß nehmen. Jesus sagte das nicht zu einem religiösen Pharisäer. Er sagte es zu einem Mann, der Jesus diente. Meine Frage ist, wer ist Jesus für dich? Ist er derjenige, durch den du in den Himmel kommst? Wenn er nur das ist, kannst du dein Leben leben, wie du willst. Jesus ist eine Zugabe, die dir dein zukünftiges Leben im Himmel garantiert. Er soll aber keine Zugabe sein. Er soll dein intimster Freund sein. Er soll der Bräutigam sein, mit dem du die Ewigkeit verbringst. Er soll dir das Brot des Lebens und das Wasser sein, von dem du keinen Durst mehr bekommst. Mach aus ihm keine Zugabe. Benutze ihn nicht als irgendjemanden, durch den du etwas bekommst. In diesem Kapitel sagt Jesus noch mehr geniale Dinge. Vers 11. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes. In Vers 25 steht, Jesus sprach nicht, er rief aus, Vater, danke, dass du der oberste Herrscher über Himmel und Erde bist. Ich preise dich, dass du deine Geheimnisse vor Weisen und Schlauen verborgen hast und sie den Unmündigen offenbart hast. Viele denken, sie seien weiser und schlauer als Kinder. Vater, du hast diesen wunderbaren Plan für dein Reich gewählt. Jesus spricht ein deutliches Wort aus über Johannes und auch über uns, wenn wir Anstoß nehmen. Dann sagt er, Danke, Vater, dass du deine Geheimnisse denen offenbarst, die als unmündig angesehen werden. Schlaue und religiöse Menschen, alle, die denken, sie hätten die Offenbarung und die sich überheben über diejenigen, die keine Offenbarung haben, sie werden in Schwierigkeiten geraten. Aber den Kindern werden die Geheimnisse des Himmels offenbart. Wir im neuen Bund müssen wie kleine Kinder werden für Gott. Denn diese Offenbarung wird den schlauen und religiösen Menschen verborgen bleiben. Wir brauchen das Herz von Kindern. Johannes war so wie ein Kind. Und er verlor dieses Herz auf seinem Weg. Sein Leben endete tragisch. Er hätte begreifen müssen, mein Dienst ist vorbei, ich folge einfach Jesus. Dann wäre er nicht im Gefängnis gelandet, dann hätte er keinen Anstoß an Jesus genommen, dann wäre er nicht so tragisch gestorben. Warum denke ich, dass er niemals so tragisch hätte enden sollen? Weil er Herodes konfrontierte, was er nicht hätte tun sollen. Daraufhin endete sein Dienst tragisch und er nahm Anstoß an Jesus. Wenn du an Jesus Anstoß nimmst, musst du werden wie ein kleines Kind. Hör auf, schlau sein zu wollen. Sag, Jesus, du bist so wunderbar, ich bin so klein und ich verstehe es nicht. Bleib ihm nahe, bleib ein kleines Kind, immer. Ich liebe kleine Kinder und ich bin selbst wie ein kleines Kind. Je älter ich werde, desto mehr. Ich möchte nicht stolz sein auf irgendetwas. Ich möchte nicht, dass die Geheimnisse des Reiches Gottes vor mir verborgen sind. Ich möchte die Dinge offenbart bekommen. Bleib wie ein Kind, komm nah zu Jesus, dann wirst du keinen Anstoß nehmen. Lass die anderen Menschen, egal was sie tun, lebe dein Leben. Die Religion schaut immer auf die anderen und urteilt. Das ist schrecklich. Jesus kam, um den Sündern die gute Botschaft zu predigen. Er verkündete die Güte Gottes für die Menschen, die sie annehmen konnten. Nimm den Balken aus deinem Auge, bevor du auf deinen Nächsten schaust und denkst, du wüsstest, was in seinem Leben los ist. Es ist an der Zeit zu leben wie Kinder. Es ist dran, voller Leidenschaft auf Jesus und seine Schönheit zu schauen und in der Reich Gottes Liebe zu leben. Danach sehnt sich die Welt. Und die Religiösen werden das hassen. Macht euch bereit, Verfolgung zu erleben. Sie wird kommen. Bleibt nah an Jesus, dann werdet ihr keinen Anstoß nehmen. Lasst eure Nase aus dem Leben der anderen Menschen. Danke fürs Zuhören.